über Berge will ich gehen, wo eisig starke Winde wehen. Durch große Wälder will ich ziehen, dort stolze Raben stetig fliegen, wo heulend Wölfe sich gebärden, will ich mich gar hin verzehren. Das Fernweh hat mich schwer erfasst, der Ruf des Ordens mich gepackt. Es zieht mich fort, es reißt mich los, hoch in des Normannenschoß, wo Wälder thronen wie schwarze Horden, dort erklingt der Ruf des Nordens. Sanft an Klippen entlang, lausche gespannt der Möwengesang. Das Meer verzaubert in seinem Bann, so groß und weit im nassen Gewand. Der Schnee erblitzt wie ein Kristall, die Flüsse ziehen weit ins Tal. In finsterer Nacht, da zeigt es sich, das hoch am Himmel verspielte Licht. Da zeigt es sich, das hoch am Himmel verspielte Licht. Es zieht mich vor, es reißt mich los.